Ein kleines Stammes-ABC. Wenn wir nun alles zusammennehmen, was wir haben, die Funde aus der Steinzeit und die Bräuche und Gewohnheiten heutiger Jäger und Sammler, was können wir dann über die Lebensweise unserer Vorfahren sagen? Das Wichtigste? Es gab nicht nur eine Lebensweise, sondern viele verschiedene. Steinzeitmenschen lebten nicht alle gleich. Es gab tausende Stämme, jeder mit einer eigenen Sprache, einer eigenen Kultur und einer ganz bestimmten Art des Zusammenlebens. Und warum war das so? Weil die Siedlungsgebiete sowohl landschaftlich als auch klimatisch völlig unterschiedlich beschaffen waren. Menschen, die an einem Fluss lebten, aßen viel Fisch und bauten Boote. Hochgebirgsbewohner konnten nicht mal schwimmen. Im tropischen Regenwald liefen die Leute fast nackt herum. In der Arktis trugen sie dicke Mäntel aus Tierfellen. Selbst zwischen benachbarten Stämmen konnte sich das Leben stark unterscheiden, je nachdem, welche Geschichten über die Welt man sich erzählte. Du weißt ja, das Geschichtenerzählen war einer der großen Trümpfe des Sapiens. Während der Alltag der Bienen überall auf der Welt ziemlich gleich aussah, egal in welchem Stock sie lebten, wurde das Leben der Menschen stark durch die Geschichten geprägt, an die ihr Stamm glaubte. Während man in Stamm A vielleicht überzeugt war, nach dem Tod als Baby oder Tier wiedergeboren zu werden, glaubte man in Nachbarstamm B, dass man sich in einen Geist verwandelt. Blödsinn, dachte man in Stamm C, wenn man tot ist, ist man tot, fertig, aus. In Stamm A lebte man vielleicht in einer großen Gruppe zusammen, während Stamm B in viele kleine Familien unterteilt war. In Stamm C durften Männer untereinander heiraten, aber Ehen mit mehreren Partnern waren verboten. In Stamm D dagegen war es okay, wenn ein Mann 2 oder sogar 10 Frauen heiratete, aber keinesfalls einen anderen Mann. Und in Stamm E kannte man die Ehe überhaupt nicht. Wenn man sich mochte, lebte man zusammen, ohne viel Trara. Auch in der Kultur gab es Unterschiede. Während Stamm A vielleicht reihenweise prächtige Höhlenbilder produzierte, hatte man in Stamm B gar keine Zeit zum Malen. Dort war man mit Tanzen und Singen beschäftigt. In Stamm A war man aggressiv und streitlustig. In Stamm B ging es überraschend entspannt und friedlich zu. Vielleicht unterschieden sich die Stämme auch in ihrer Einstellung zu den übrigen Menschenarten. Wurde den Kindern in Stamm A eingeschärft, die Neandertaler zu fürchten oder zu hassen, sah man die Sache in Stamm B entspannter und erlaubte es seinen Kindern, mit Neandertalerkindern zu spielen. Und in Stamm C ging es noch lockerer zu. Dort durften Sapiens und Neandertaler sogar heiraten.